It's nice to see you here this morning. Schön, euch heute Morgen hier zu sehen. I was thinking yesterday at the wedding, I was talking to a few of the young adults. Ich habe mir gestern erst gedacht bei der Hochzeit, ich habe mit ein paar der jungen Erwachsenen gesprochen. Do we want our life to go by? Wollen wir, dass unser Leben vorübergeht? And nobody really knew we were here. Und keiner hat je richtig gemerkt, dass wir da waren. The next 30 years go by. Die nächsten 30 Jahre vergehen. The Muslims didn't know we were here. Die Muslims in unserer Nachbarschaft hier haben gar nicht gemerkt, dass wir da waren. Außer vielleicht die Eltern der Kinder im Kindergarten. Is quite a bit already. Und das sind natürlich einige. The politicians, Politiker, the athletes, die Sportler. We live our life and actually nobody knew we were here. Wir leben unser Leben und keiner hat richtig mitbekommen, dass wir da waren. I have like this one desire in my heart, und ich habe diesen einen großen Wunsch in meinem Herzen, a historical church. Dass wir eine historische Gemeinde sind. A church that changed history to some degree. Eine Gemeinde, die zu einem gewissen Grad die Geschichte verändert hat. And last time I mentioned this, someone came up to me. Und das letzte Mal, wie ich das erwähnt habe, ist jemand auf mich zugekommen. From another church, aus einer anderen Gemeinde. And they said, you changed my life. Und er hat gesagt, ihr habt oder du hast mein Leben verändert. Already, so it's to a certain degree, but the Lord says in John 15. Also zu einem gewissen Grad ist es vorhanden, aber der Herr sagt in Johannes 15, fruit, dass ihr Frucht bringen werdet, more fruit, mehr Frucht and much more fruit. Und viel mehr Frucht. And that fruit is people's lives. Und diese Frucht bedeutet das Leben von Menschen. And the process of bearing fruit is to be pruned by God. Und dieser Prozess des Früchte hervorbringens ist das, dazu gehört auch das zurechtgeschnitten werden und von Gott. Und wenn Gott den Weinstock beschneidet, dann wird nicht das Tote weggeschnitten, sondern es wird dort geschnitten, wo der Zweig noch lebt, grün ist. Can be a painful process. Und das kann ein schmerzhafter Prozess sein. That's why when Jesus died on the cross, das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass als Jesus am Kreuz starb, freaked out. Seine Jünger also wirklich ausgerastet sind. Where Thomas said, I don't believe he's resurrected. I have to stick my hands in his side and in his hands. Und der Thomas hat gesagt, ich glaube nicht, dass er auferstanden ist. Erst wenn ich meine Finger wirklich in seine Rippen reinstecke und in seine Hände lege, dann glaube ich es vielleicht. And Jesus said to them on the road to Emmaus. Und Jesus hat auf diesem Weg nach Emmaus gesagt. Wasn't it necessary for the Christ to suffer? Wasn't it necessary? War es nicht notwendig, dass der Messias leiden musste? And so much of what God takes us through as a church, was it not necessary? Und so viel es durch die vielen Dinge, durch die uns Gott geführt hat, stellt sich die Frage, war das nicht notwendig, so dass Gott das gemacht hat? Of the world is in pain. So ein großer Teil der Welt liegt in Schmerzen. So many orphans. So viele Waisen gibt es. So many people starving to death. Und so viele Menschen, die vor Hunger sterben. So many people living in poverty on a dollar, like millions living on a dollar a day. So viele, die vielleicht von einem Dollar pro Tag some leben in Armut. $2 a month. Vielleicht $2 im Monat. And there's people in prisons and people being killed and. Es gibt Menschen in Gefängnissen, Menschen, die getötet werden. And God wants to take us through things. Und Gott möchte uns durch gewisse and Dinge durchführen. Us through things as a church, as individuals. Und als Gemeinde führt er uns durch manche Dinge hindurch und auch als Einzelpersonen. It's to prepare us. Und das dient dazu, um uns zuzubereiten. Die letzten drei Jahre waren eine ziemlich herausfordernde Zeit für mich. Like five major things going on at the same time. So fünf große Dinge waren irgendwie zur gleichen Zeit da. But we're here. Aber wir sind hier. And it's time for something. Und es ist Zeit für etwas. And at the we had the 10 year celebration. Und als wir vor ein paar Wochen dieses 10 Jahres Fest gefeiert haben. There was a gentleman from another church here. Da war auch ein Mann aus einer anderen Gemeinde da. He went home and he had a dream for 5 hours. Und er ging nach Hause und er hatte 5 Stunden lang einen Traum about our church. Über unsere Gemeinde. From another church about our church. Also der ist von einer anderen Gemeinde und hat über uns geträumt. So I met with him. Und so, ich habe mich mit ihm getroffen. And he handed me 3 pages. Und er hat mir 3 Zettel in die Hand gedrückt. And he said, this is a letter to you from God. Und er hat gesagt, das ist ein Brief von Gott an dich. It was written like exactly the same way I write my letters to me from God. Und er war auf die gleiche Art und Weise geschrieben, wie ich diese Briefe von Gott an mich schreibe. Thought, really Und ich habe mir gedacht, das ist wirklich vom Herrn. And one of our young people wrote me a letter this week. Und einer unserer Jugendlichen hat mir einen Brief geschrieben diese Woche. Share that letter in 2 weeks at service here. Und in 2 Wochen wird die Person diesen Brief auch vorlesen. And share that vision. Und werden diese Vision auch mit der Gemeinde teilen. And we have a brother today who's going to share a vision that God gave him this week. Und heute wird auch ein Bruder von einer Vision erzählen, die diese Woche so bekommen hat. Three in one week. Also es waren 3 in einer Woche. And everything is, the Lord says, with 2 or 3 witnesses, everything is confirmed. Und der Herr sagt, dass durch 2 oder 3 Zeugen eine Sache bestätigt wird. So I want this. Can Thomas come up? Thomas had a like a dream, a vision, a picture from God about our church. Thomas hat so eine Vision, so ein Bild gehabt über unsere Gemeinde. What he saw, he sketched out. Und was er da gesehen hat, hat er aufgezeichnet. And I asked him to give me the sketch so I could put it on the Leinwand. Und it's ich habe es eingescannt und okay, can you explain this to us? Ich war vor einer Woche im Elijah House. One week ago I was in the Elijah House. Es ist eine Schule für geistliches Wachstum und innere Heilung. It's a school for spiritual growth and inner healing. Der Herr hat bei mir viel getan, viel geheilt, and viel befreit. And the Lord has done a lot in my life. He has healed a lot and set me free from a lot of things. Es war echt eine schöne Zeit. Es war eine Woche intensive Zeit mit Gott. And it was a really great time, a very intense time with God. Und er hat mir Bilder geschenkt. And he gave me pictures. Und eines davon ist dieses. And one of them you can see here. Und das zeigt er mir, das ist für die Gemeinde. And he showed me that this is for the church. Und es ist nur eine Skizze, so schnell in ein paar Minuten. It's just a rough drawing that I made, drew up in a couple of minutes. Und ich sah den See. Wunderschön, ist leider nicht in Farbe. And I saw a lake. It was really beautiful. Unfortunately, it's not in color. Die Sonne glitzerte so über den See. And there was the sun reflecting in the lake. Und das da hinten, es war Regenbogen sei. And back there, that should be a rainbow. Und er war ganz schwach. And he was kaum zu erkennen. Yeah, not very strong. Just could barely see it. Und dieser See ist die Fülle Gottes. And that lake is the fullness of God. Und dann sah ich diese dicke, fette Staumauer. And then I saw this huge dam. Yeah. Thank you. Und der blockiert den See und staut ihn. And that dam was blocking the sea. Er behindert ihn. Restraining it. Es behindert die Fülle Gottes. Restraining the fullness of God. Er verhindert die Gnade Gottes. And the grace of God. Diese Staumauer ist Zeichen für Blockaden. And that dam is a picture for blockings. Yeah. Es kann sein Verletzungen, Enttäuschungen. And those can be disappointments or hurts. Verletzte Gefühle. Feelings that were hurt. Groll, Zorn, Eifersucht, maybe anger, was auch immer. Or jealousy, whatever. Das uns hindert. Things that just hinder us. Dass wir zu Gott kommen. That we come to God. Und ich schaute näher auf die Mauer. And I looked, took a look at that dam. Und sah kleine Risse. And I saw small cracks in it. Und zuerst einen Riss. There was one crack. Und noch ein Riss. And then came another crack. Schön langsam immer ein Riss. And they were growing. Und kleine Bäche in das dürre Land. And little streams of water going into the dry land below. Und vor der Mauer ist dürres Land. And yeah, in front of this dam there is a very dry land, a wasteland. Es sind nur ein paar Pfützen und Lacken. Just a few puddles. Could be seen. Keine Vegetation, but no vegetation. Wie Wüste, nur Lacken. Yeah, just a desert actually. Und diese Bäche rinnen von der Mauer ins dürre Land. And those little streams of water were running into that dry land. Und diese Bäche überschwemmen das Land schön langsam. And these little streams, they start flooding that piece of land. Zuerst so hoch, just so die Knöchel. A couple centimeters so, as high as your ankle maybe. Und heute ist mir während Gottesdienst das Bild gekommen. Wenn so Wasser reinrinnt und es ist kalt und kalt. And I had this picture, you know, when you're stepping around in cold water. Und es wird immer höher und mit der Zeit gewöhnt man sich und denkt sich, the water gets higher and higher, cool. And you get used to it and you think, oh, this is really cool. Und dann steigt es höher bis zu den Knien. But the river keeps rising or the water keeps rising. Das ist wieder unangenehm. And you don't like that, yeah. Cold. Und man gewöhnt sich daran. But you get used to it. Und dann geht's bis zur Brust. And then it's up to your waist. Und dann hat man sich gewöhnt und man schwimmt. And then you have got used to the water and then you start swimming. Und der Herr zeigte mir, das ist das Bild. Wir sollen in der Gnade Gottes schwimmen. And the Lord showed me that we were supposed to swim in the grace of the Lord. Die Fülle Gottes empfangen. And to receive the fullness of God. Und alles, was uns hindert daran und blockiert, in Herrn ans Kreuz bringen. And everything that hinders us and keeps us from the Lord, we should bring it to the cross, because he died for that. Er hat alles genommen. He has taken everything upon us. Wir müssen das nicht mit uns herumtragen. We don't have to carry this around with us. Wir können es zu Gott bringen. We can take it to God. Und er liebt uns. And he loves us. Und er macht das und hat es gemacht für uns. And he has done this for us. Ja, okay, das war das Bild und ja, ja. Gott ist gut. The image I received. Er ist freundlich. I can see God is good. He's a friendly God. Und seine Güte währet ewiglich. And his Amen. Grace endures forever. Amen. What he didn't tell you is that underneath the dam in this valley there is. Was er nicht erzählt hat, ist, dass unterhalb dieses Dammes und dieses Tales unsere Gemeinde steht. And all that God wants to release toward the church is coming. Und alles, was Gott freisetzen möchte für diese Gemeinde, kommt noch. And everything that has led up to that is necessary. Und alles, was bis dorthin this is my conviction. Uns begegnet ist, ist das, was notwendig war. It's not something we could have produced. Also das ist meine Überzeugung. Es ist nicht etwas, das wir selbst hätten hervorbringen können. There is water in the valley. Es gibt Wasser in diesem Tal. And it's real. Und es ist echt. But what God wants to do is beyond anything we can imagine. Aber was Gott tun möchte, geht über alles hinaus, was wir uns vorstellen können. It's a historical church. Eine historische Gemeinde. It's what he didn't know. I have his letter here, and I'm just gonna take it a little further. Ich habe diesen Brief hier und ich werde es noch ein bisschen weiter fragen. This is the one from another person. And I like what this other person said, and they'll be sharing in 2 weeks. Also in 2 Wochen werdet ihr das dann hören. It's time to be radical and different. Es ist Zeit, radikal und anders zu sein. Listen to this statement from one of our young adults. Und hört euch mal dieses Statement von einem unserer Jugendlichen an. I believe that the generation that can change the world. Ich glaube, dass die Generation, die diese Welt verändern kann, is the generation that the world can't change. Ist die Generation, die Welt nicht verändern kann. Is that incredible? What will you look like at the end of the summer? Wie wirst du aussehen am Ende des Sommers? More like Christ? Mehr wie Christus? Will you have influenced your friends, or are you going to come back more like them? Wirst du einen Einfluss auf deine Freunde ausgeübt haben oder kommst du zurück und bist ihnen ähnlicher? Are they going to take on your habits, or are you going to take on their habits? Werden sie deine Gewohnheiten übernommen haben oder wird es umgekehrt sein? Are less of your friends going to smoke, or are you going to come back smoking? Werden ein paar Freunde von dir weniger rauchen oder kommst du zurück als Raucher? Are they going to be drinking less, or are you going to be drinking more? Trinken sie dann weniger oder trinkst du mehr? Are they going to be cursing less, or are you going to be cursing more? Werden sie weniger fluchen oder wirst du zu fluchen angefangen haben? I believe that the generation that can change the world is the generation that the world can't change. Ich glaube, dass die Generation, die diese Welt verändern kann, die Generation ist, die Welt nicht verändern kann. I also believe that we, the young people, have the energy. Und ich glaube auch, dass wir, die jungen Menschen, die Kraft haben, and the older generation, the wisdom. Und die ältere Generation, die Weisheit besitzt. So why don't we connect? Und die Frage ist, warum schließen wir uns nicht zusammen? I decide to be obedient to the Holy Spirit. Ich habe mich entschieden, dem Heiligen Geist gehorsam zu sein. The only way to start revival. Das ist der einzige Weg, um Erweckung anfangen zu lassen. To be radically serious about your Christianity. Radikal ernst zu machen mit deinem persönlichen is Glauben. Is the only Christianity that is enjoyable. Ist das einzige Christentum, das Freude macht. It's the only Christianity that's blessed. Das einzige Christentum, das gesegnet ist. It's the Christianity that's in the middle that is just the worst. Es ist der Glaube, der so in der Mitte ist, der wirklich das Schlimmste ist. It's boring. It's es ist so langweilig. Ach, it's just the worst, because you're not living in the power that God has. Denn es ist so, dass du dann nicht in der Kraft lebst, die Gott für dich bereithält. But you have all the requirements. But not the power to live them. Du hast zwar alle Voraussetzungen, aber nicht die Kraft, um's zu leben. Thomas wrote this. Und der Tom hat das aufgeschrieben. The water is the fullness of God. Das Wasser ist die Fülle Gottes. That the dam symbolizes old patterns of thinking. Der Damm symbolisiert alte Gedankenmuster. Emotional blockage. Emotionale Hindernisse. Unspoken hurts and sins that separate. Und Dinge, die nicht ausgesprochen wurden. Sünden, die trennen. Verletzungen, die passiert sind. First a little came and then more and more. Zuerst ist nur wenig gekommen und dann kam aber immer mehr und mehr. Und dieses Bild, dass das Wasser nur bis zu den Knöcheln geht. It comes from Ezekiel 47. Das kommt von Hesekiel 47. And that's where Revelations 22 comes from. Und Offenbarung 22 zieht auch daraus Bilder. That's the verse I put on the Leinwand last week. Und letzte Woche habe ich diesen Vers an die Leinwand geworfen. Before I knew what Thomas was going to say. Bevor ich eben wusste, was der Thomas sagen würde. That's the fourth witness already. Das wäre der vierte Zeuge. That there's a river and God wants to release it toward us. Dass es einen Fluss gibt und Gott möchte diesen Fluss freisetzen für uns. And we've come as far as God wants us to come. Und wir sind so weit gekommen, so weit wie Gott das wollte für uns. Pleased. Und er ist zufrieden. But he wants to take us another step now. Aber er möchte das auf eine höhere Stufe heben. Er möchte uns das offenbaren, wozu er diese Gemeinde auch berufen he hat. Also writes in here that, und er schreibt hier auch, the word is breakthrough. Das Wort hier ist der Durchbruch. We should give ourselves over to the love of God more and more. Wir müssen uns der Liebe Gottes mehr und mehr übergeben. Our church will flood the land. Unsere Gemeinde wird das Land überfluten. And you, Pastor Rob, will be with the youth. Und du, Pastor Rob, wirst mit der Jugend sein. Not with the youth, not with the teens. Also nicht mit den, though I'm with the teens. Nicht mit den Teens. But we have young adults. Sondern mit den also jungen Erwachsenen. We have. Do you ever look around and see the incredible young adults we have here? Schaut euch manchmal um und seht, was für unglaubliche junge Erwachsene wir haben. There's a generation in our midst. Da ist eine Generation in unserer Mitte. These are like warriors, you know? So wie Krieger. They're just ready to be released. Bereit, um freigesetzt zu werden. And to do something that I can only dream of doing. Und etwas tun, von dem ich nur träumen kann, dass es getan wird. But I'm committing my life to help them and to tool them and to fuel them. Aber ich habe mein Leben hingegeben, um sie zuzurüsten. To do everything that God is calling them to do. Um ihnen alles zu geben, wozu Gott sie berufen hat. But this takes a radical, serious Christianity. Aber das braucht eben ein sehr radikales Christentum. I want to play a video of my favorite preacher. Ich möchte euch ein Video zeigen meines Lieblingspredigers. About 6 minutes. Es dauert sechs Minuten. It's in English. Und es ist auf Englisch. The thing I want that's really struck me. Aber die eine Sache, die mich wirklich getroffen hat, something that this person said. Ist das, was diese Person gesagt hat. We fool ourselves. Wir täuschen uns oder betrügen uns selbst. If we think that a sacred way of living is automatic. Wenn wir glauben, dass eine heilige Art der Lebensführung automatisch kommt. Wir betrügen uns da selbst. Christianity just doesn't happen. Das Christentum passiert nicht einfach. We must desire it and seek it out. Wir müssen es uns wünschen und suchen. We must order our lives in particular ways. Unser Leben in gewisser Art und Weise ordnen. We must take up a consciously chosen course of action. Es muss eine bewusst gewählte Form der Taten sein. That will draw us more deeply into perpetual communion with the Father. Die uns ja immer tiefer in so eine fortwährende Gemeinschaft mit dem Vater führt. One more time. We must take up a consciously chosen course. Wir müssen einen ganz bewussten Kurs einschlagen. Of action that will draw us more deeply into perpetual communion with the Father. Der uns tiefer zieht in eine fortwährende Beziehung mit dem Vater. Now this is the preacher who put in my heart to pray an hour a day. Und das ist der Prediger, der auch in mein Herz hineingelegt hat, eine Stunde pro Tag zu beten. This preacher has been praying for an hour a day for the last 28 years and has not missed one day. Und die letzten 28 Jahre hat der das in seinem Leben praktiziert, hat nicht ein einziges Mal ausgelassen. This preacher is leading a revival in America among the youth. Und dieser Prediger führt da wirklich eine Erweckungsbewegung unter den Jugendlichen in Amerika an. Since I started praying 3 weeks ago, an hour a day. Seit ich eben vor 3 Wochen damit begonnen habe, eine Stunde pro Tag zu beten. That also includes all my times in the car and all my little prayer walks with Cody and everything else. Also das schließt auch meine Gebetsspaziergänge ein und meine Zeit im Auto, wenn ich bete. It's just one solid unbroken hour. Nicht schließt es nicht ein. Es ist eine Stunde, die nicht unterbrochen wird. Unbroken hour of fellowship, no phone, no nothing with God. Also kein Telefon, nichts. Nur Gott und ich. I write a letter to God. Also ich schreibe diesen Brief an Gott. Every day. Jeden Tag. And he writes a letter to me. Und er schreibt mir einen. I'm in his word. Ich bin in seinem I'm Wort. Asking him to speak to me. Und ich bitte ihn, zu mir zu sprechen. And we're exchanging thoughts. Und wir tauschen Gedanken and aus. What I've noticed, und was ich bemerkt habe, is that supernatural things are happening. Dass wirklich übernatürliche Dinge zu passieren beginnen. Like these three letters. So wie diese drei Briefe, die ich bekommen habe. Und ich würde uns ermutigen, your Christianity will never make a difference unless you do something that is radically serious. Und ich möchte euch ermutigen, dass denn euer Christentum wird sich nie, euer Glaube wird sich nie verändern, es sei denn, man macht etwas radikal. And there's always this fear. Man macht radikal ernst. Und da ist immer diese Angst like da. If I cut this out of my life or if I commit myself to this, I'll never be able to do it. What will happen to me? Ja, die Frage ist, was wird mit mir passieren, wenn ich mich dieser Sache ganz übergebe oder das aus meinem Leben rausstreiche? Da ist diese Angst, die wir haben. Could I live like that? Kann ich wirklich so leben? When I was 18, I got saved. Als ich 18 war und gerettet wurde, before I got saved, I was a football fanatic. Bevor ich gerettet wurde, war ich so ein Fußballfanatiker oder Football. Und ich habe die ganze Woche gewartet bis zum Wochenende. Und da bin ich von 12 Uhr Mittag bis 7 Uhr am Abend gesessen, habe mir jedes einzelne Spiel angesehen. And then talked about the game all week and then came back and did this my whole childhood all the way till I was an adult. Und dann habe ich während der Woche über diese Spiele gesprochen mit anderen und das ging meine ganze Kindheit eigentlich hindurch. And then I got saved. Und dann wurde ich gerettet. And then the Super Bowl, for the next like 13 years, every time the Super Bowl came, it was during service. Und dann, also ungefähr 13 Jahre lang war das so, dass der Super Bowl immer während des Gottesdienstes and then war. I moved to Austria and you know what? Und dann bin ich nach Österreich gezogen. What will happen to me? I think I will shrivel up like I will just die if I don't watch football. Was mache ich? Also ich werde wahrscheinlich so verschrumpeln und eingehen, wenn ich nicht mehr Football schauen kann. I will go mentally insane or something will happen to wahrscheinlich me. Werde ich irgendwie austicken, verrückt werden. I don't think I'll be able to breathe. Ich glaube, ich werde nicht mehr atmen können. I'll go into like withdrawal. Ich werde in so einen Entzug kippen. And then I remember it was like I hadn't watched Super Bowl in 12 years or 13 und years. Ich kann mich erinnern, ich habe ungefähr so 12 oder 13 Jahre lang nicht mehr Super Bowl and gesehen. And then somebody sent it on video to Austria. Und dann hat jemand ein Video geschickt nach Österreich. Me and Mary Murphy were there and und, I said, Mary Murphy und ich waren da und ich so, okay, das ist das Super Bowl Game. After all these years, nach I plugged it in. All den Jahren habe ich diese Videokassette reingeschoben. Und da war Super Bowl Match. I think I yawned, I don't know, 100 times. Ich glaube, ich habe 100 Mal gegähnt. Like, was this what I gave my life to? Und ich habe mir gedacht, ist das, wo ich mein wow, Leben investiert habe? This almost stopped me from the call of God. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das sozusagen mich davon abgehalten hat, meinem Ruf Gottes, anyway, dem Ruf Gottes zu folgen. I would like to show you this preacher because this preacher has very much affected my life. Ich möchte dieses Video zeigen, weil dieser Mann einen großen Unterschied in okay. meinem Leben gemacht hat. Consistently faithful. Not bad. It's not bad to be excessively fanatic. It's easier to be excessively fanatic than it is to be consistently faithful. I stand here 30 years married. I know Mike Bickle does. I know Dwayne Roberts does. But I want you to know, 3 of my 7 pastors have had affairs. Most of the people I started in ministry with 30 years ago, of our little team of 10 couples, 2 or 3 are still married. Now, I'm going to tell you something. It is easier to be all fired up at 19, 20, 21, but I'm standing here at 53, fired up and more in love with Jesus Christ than I ever was. And I'm telling you, this, Richard Foster says, we fool ourselves if we think that such a sacramental way of living is automatic. We must desire it and seek it out. We must order our lives in particular ways. We must take up a consciously chosen course of action that will draw us more deeply into perpetual communion with the Father. Are you with me? I mean it. I'm ready. I love to dance. I wanted to be out here with you, but you gotta dance on the streets. You gotta dance when nobody's looking. You gotta be the same person in private that you are in public, yes? And today I believe God is calling you that. This is the end of the year. This is goodbye 2007. This is hello 2008. And I am a follower of the Lord Jesus Christ. I am an ambassador. I am going to do the will of God that I heard Him speak to me on the mountaintop. Amen? Okay, now, they said for all the days of our lives, we're going to do four things. One, the first will be to spend no less than 1 hour a day in prayer and the Word. Andrew Murray says prayer and the Word are inseparably linked together. Power and the use of either is dependent on the presence of the other. One of Duane's favorite books is by Tozer. Tozer talks about knowing God in such a way where your time with Him. He says, wait on God, get along, preferably with your Bible outspread before you. Then if you will, draw near to God and begin to hear Him speak into our hearts. Prayer is a two-way conversation. These men and women of God said, for 1 hour a day for the rest of our lives, we will spend 1 hour a day in prayer. I want to tell you, I made that decision in February 1984. For 8,500 hours, meaning 8,500 days, I've had a one-hour appointment with the King. I've opened my Bible every single day, and guess what? Not one day has gone by where I go, hey, I don't need to hear God. Hey, I don't need what He has to say. I'm usually desperate. I am desperate for God to speak to me. 1 hour every day is often not enough, but I've made it a commitment. And I am the least likely to be organized, sit still, or be quiet. So for God to give me alone for 1 hour a day in itself is a miracle. So I am saying to you, not one of you can say to me, well, I'm going to tell you, every one of you should be able to say, if she can do it, I can do it. I can tell you why I made a decision to pray 1 hour a day. I was out of control. I was in ministry. I was overworked. I was underpaid. I was bitter and angry and jealous and overweight and in debt. And I went to work every single day to disciple hundreds of teenagers. I had no time for God. I overslept. I hit the snooze button. And I read my Bible in order to plan a Bible study. Does this sound familiar to anybody? Oh, I see some hands. Are you getting me? Is the Holy Spirit speaking to you? And God took my little scruff of my neck and He said, if you want to be a world changer, which you do, you must get along with me. Henry Nouwen says, to shake off your compulsions. John Owen, about 300 years ago, said, sin never wavers. 1 Peter 5:8 says, there's a devil who prowls around looking for someone to devour. You're it. I'm it. You must come alone every day and let God speak to you. And sometimes it hurts. That 1 hour a day for me has been non-negotiable. Oh, me. My time alone with God is serious. We got business to do every day. Not if I feel like it. Andrew Murray, great book, Christ in the School of Prayer, or Inner Life by Andrew Murray. He said, don't pray, or Corrie Ten Boom said, don't pray when you feel like it. Andrew Murray said, you never will. Okay? Any hands? Make an appointment with the King and keep it. A man or woman is powerful on their knees. Are we going to change our nation by talking? We're going to change our nation through prayer. Yes, but personal revival starts here. Is my heart on fire? Is my cup clean? That 1 hour day with God when those people said, we're going to change the world for the Lord Jesus Christ, they started here, right here. The second thing they said, we're going to live in complete sobriety. And the third thing, complete chastity. Wow. If they only could see us now. 60 years later. I'm going to tell you something. For every prayer room I've been to, a young man, Christian leader, has said to me, I lead the prayer focus on this campus, and I'm addicted to pornography. Now I'm telling you, we got trouble right here in River City. The call to purity, the call to be set apart, and you've heard it over and over on this pulpit, is to flee, is to run, is to turn from. My husband always says, forgive you. They're not so fired up about the Jesus who says, go and sin no more. Now come on. The call to purity in our nation will look so completely different. You must look different. You must look set apart for somebody to even notice you. And what will they notice? That you're groveling? Or that you're a dancing, fired up, on fire person who loves the Lord Jesus Christ? Who doesn't call it a sacrifice? Who says, this isn't about me. This is about honoring the name of the Lord Jesus Christ. I will not shame His name. I will not. When I say about to get married, finger thin, ugly, good. When I got married, I went up to 185 pounds. Pregnant. Sat on my husband's lap, he said, that hurts. Could you just sit here? He didn't say you're ugly or cute. You're not cute. He said, oh, this is going to be one of those thick or thin times. No, he didn't. He's a man who's never told anyone other than me that I look cute. He's never flirted. He wouldn't flirt with me when we were single. He won't flirt with other women. When he asked me to marry him, he had never even kissed me. I said, yes, and we've been married 30 years. This call to purity, chastity, holiness is a call to be God's person. To reflect Him. To be shiny. When I was in California, we went to a meeting exactly like that. Als wir in Kalifornien waren, sind wir zu so einem Meeting gegangen, so ähnlich war wie das. 2,000 youth pastors were there. Und da waren 2,000 Jugendpastoren dort. And for all over America. And und die waren aus den ganzen Staaten. So my wife and I went, and I didn't know who, some Becky, I don't even know her last name. Und wir sind halt hingegangen, irgendeine Becky, ich wusste nicht mal ihren zweiten Namen, spricht dort. And her name is Becky Tarabassi. You can get this on YouTube. Becky Tarabassi, könnt ihr auf YouTube nachschauen. And she started speaking, and I tell you, I just lit on fire in my seat. Und sie hat dazu zu sprechen begonnen, und ich bin da wirklich einfach entflammt auf meinem Sitz. I said, this is the life. This is what I said to my wife. This is it right here. This is what I have lived. Ja, das ist das Leben. Darum geht's. And somehow I have, like, I don't know what's happened, but this is what I am dedicating myself to for the rest of my life. Mein Leben. Das ist das, wo ich mich für den Rest meines Lebens hingebe. She is radically serious. Und sie ist radikal ernst. That's what brought us to Austria. Und das ist auch das, was uns nach Österreich That's geführt what's hat. Built this church. Das, was diese Gemeinde aufgebaut And here hat. We are. We're 300 people. Und hier sind wir, 300 Leute. And if we take this radically serious, und wenn wir das radikal ernst nehmen, we as a church can affect history. Dann können wir als Gemeinde einen Unterschied in der Geschichte machen. I'll leave you with a verse before we close, John chapter 12. Und ich möchte euch noch einen Vers mitgeben, Johannes Kapitel 12, Verse 24. Vers 24. She's good, huh? I feel like she's my older sister in the Lord. Ich habe so das Gefühl, sie ist meine große Schwester im Herrn. I told my friend in America when he's in California to go see her. Und ich habe einem Freund von mir gesagt, wenn sie in Kalifornien ist, soll er doch hingehen und sie hören. Her church is Rock Harbor. Ihre Gemeinde ist That's die Rock like Harbor my favorite Gemeinde. Church in America. That's where she goes to church. Das ist nämlich meine Lieblingsgemeinde. Dort geht sie auch in die Gemeinde. My friend Roger, who's been a missionary and pastor for a number of years. Und mein Freund Roger, der schon viele Jahre Pastor und Missionar ist, met her for about an hour. Hat sich circa eine Stunde lang mit ihr getroffen. And he said it was just incredible to sit with this woman and to talk. Und er hat gesagt, es war unglaublich, mit dieser Frau da zu sitzen, he said, mit ihr I felt zu reden. Like I was with either Madame Guyon or Mother Teresa. Und ich habe gedacht, wieder mit Mutter Teresa oder Madame Guyon. It was this aura of God's presence. Da war einfach diese Aura der Gegenwart Gottes da. It will make all the difference in your life if you spend time with God. Es wird wirklich einen riesen Unterschied machen in deinem Leben, wenn du Zeit mit Gott verbringst. And here I'll just close with this verse, John chapter 12. Johannes 12, Vers 24. I tell you the truth. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das bedeutet eben, er lügt nicht. I tell you the truth. Unless a corn of wheat falls to the ground and dies, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, it remains a single seed. Bleibt es allein. Or it remains alone. But if it dies, it produces many seeds. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. That's the same thing with us as individuals and us as a church. Das betrifft uns als Einzelperson, aber auch uns als Gemeinde. Do we want to keep the water at our ankles? Wollen wir, dass das Wasser bis zu den Knöcheln reicht? Nice, it's cool, it's nice and comfortable. Es ist angenehm, es ist kühl. Yeah, I like it right there. Ja, because so I have a lot of control still. Denn ich habe immer noch sehr viel Kontrolle darüber. When it gets to the knees, it's like you kind of lose control. Aber wenn es dann bis zum Knie reicht, verliert man langsam ein bisschen die Kontrolle. You can still wade through the water. Man kann immer noch durchs Wasser waten. And it gets up to the waist. Aber wenn es bis zur Hüfte geht, you lose even more control. Dann verliert man noch mehr Kontrolle like über sich really selbst. Und jetzt muss man wirklich arbeiten, um sich da durchzubewegen. But you know what God does? Aber wisst ihr, was Gott he tut? Brings it so that it's over our heads. Er lässt das so hoch steigen, bis es eben über den Kopf geht. Us where we would not want to go. Und das trägt uns dorthin, das Wasser, wo wir normalerweise nicht hingehen where würden. There's fruit. Sondern dorthin, wo es John Frucht gibt. 21, the Lord said to Peter, und in Johannes 21 sagt der Herr zum Petrus, Peter, when you were old, when you were young, Petrus, als du jung warst, you did what you wanted to do. Hast du getan, was du wolltest. But when you were older, aber wenn du älter bist, another will take you, dann wird ein anderer kommen where you do not want to go. Und dich hinführen, wo du nicht hingehen and möchtest. You will glorify God. Und du wirst Gott verherrlichen. You will stretch out your hands and glorify God. Du wirst deine Hände ausstrecken, deine Arme und Gott verherrlichen. And the scripture says that the Lord was indicating what kind of death Peter would die. Und die Schrift sagt dann weiter, dass der Herr angezeigt hat, welchen Todes er sterben würde. Probably Peter was like, he said, what about this guy? Und wahrscheinlich, also der Petrus hat dann gesagt, was ist mit dem da? Wait a minute, I gotta sit down here. Moment, ich muss mich jetzt mal hinsetzen. Whoa. I'm gonna be crucified? Ich werde gekreuzigt werden. Don't even think about it, Lord. I'm not doing that. Also denk das nicht einmal, denn ich mache das nicht. What about this guy? Was ist mit dem da? Peter, you will stretch forth your hands and you will glorify God. Petrus, du wirst deine Arme ausstrecken und Gott verherrlichen. There's no way to bear fruit if we don't enter into death. Es gibt aber keine Möglichkeit, Frucht zu bringen, wenn wir in diesen Tod nicht hineingehen. If I save my life, wenn ich mein Leben rette, I will lose it. Dann werde ich es verlieren. I will lose the opportunity to bear fruit. Ich werde die Gelegenheit verlieren, Frucht zu bringen. And when we stand before God one day as a church, und wenn as individuals, wir eines Tages vor Gott stehen, als Gemeinde und als Individuen, we will wish we had another chance to go down and sow our life into death. Dann werden wir uns so sehr wünschen, wieder zurückzugehen und unser Leben in den Tod hineinzusehen. So that God could bear fruit. So dass Gott Frucht hervorbringen we have a kann. Bunch of young people who are dying to sow their life into death. Und wir haben wirklich viele junge Menschen, die wirklich das gerne möchten, ihr Leben hinlegen. And God has a blessing that he wants to release on this church. Und Gott hat einen Segen bereit, den er auch freilassen möchte über diese Gemeinde. I know a lot of us older people, we have families, we have businesses, we're really strapped. Ich weiß, viele von uns, die schon etwas älter sind, wir haben Dinge, wir haben Familien, wir haben ein Geschäft. But you make money. Wir sind wirklich eingebettet, man verdient Geld, ja. Support the church. Unterstütze die Gemeinde. Die Jungen sind Studenten. This is our job. Das ist unsere Aufgabe. And they will take the next generation and they will run where we could never run. Und sie werden dorthin gehen, wo wir niemals hinkämen. Wenn ich 72 bin, and I stand up here and I say, when I was 50, I made a commitment to spend an hour a day with God for the rest of my life. Da werde ich sagen können, mit 50 habe ich mir vorgenommen, eine Stunde am Tag mit Gott zu verbringen. And it's 20 years later. Und jetzt 20 Jahre später. And I'm going to tell you, I haven't missed a day. Und ich kann euch sagen, ich habe es nicht ein einziges Mal verpasst. This, I feel that my time, that hour with God. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass diese eine Stunde mit Gott makes or breaks my life now. Wirklich den Unterschied in meinem Leben macht, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Und wenn es mehr von uns machen würden, sich so einen Termin zu setzen mit Gott, auch wenn es nur 15 Minuten sind, make an appointment with God every day. So einen Termin mit Gott zu haben, jeden you're Tag. You're gonna think, I can't do this. This is like too hard. Oh please. Und du denkst vielleicht, das funktioniert, das ist einfach zu schwer. Ich weiß nicht, wo ich das unterbringen soll. I gotta find another church now. This ich muss jetzt irgendwie eine andere Gemeinde suchen. Das I don't like this anymore. Also irgendwie gefällt mir das nicht enter mehr. Into death. Geh in diesen enter Tod hinein sow your life into death. Und sehe dein Leben in den Tod. Okay. Tomorrow. Okay, morgen. 7 o'clock. 7. Sharp. 7. Me and you. Wir beide. In my room. In meinem Zimmer. Okay. Okay. 15 minutes. 15 Minuten. That's all I can do. Mehr schaffe ich nicht. Yeah, be there. Be there. Okay, dann sei auch dort. Sow your life into death. Sehe dein Leben so in die it will Erde. Feel like you're gonna die. So, dass du das Gefühl hast, dass du sterben and würdest. You know what? You actually do die. Und wisst ihr, du stirbst wahrscheinlich wirklich and zu einem he brings you to life. Und dann bringt er aber wieder Leben do in dich hinein. My problem is now? Wisst ihr, was mein Problem jetzt ist? Ich hätte ein oder zwei oder sogar drei davon now pro Tag. I feel like what, I understand what Martin Luther said. Und ich verstehe jetzt, was Martin Luther gemeint hat. He said, I have so much to do today. Er hat gesagt, ich habe heute so viel zu tun. I have to pray for 3 hours. Ich muss 3 Stunden beten. I thought, wow, that sounds so spiritual. Und ich habe gedacht, wow, das klingt so it's geistlich. True. I have so much to do today. Aber das stimmt, I've got to pray 2 hours. Ich habe so viel vor heute, ich muss 2 Stunden beten. Because God will do so much for me if I spend time with him. Weil Gott so viel für mich machen wird, wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Let's leave something for next week. Und ich möchte noch ein bisschen was überlassen für nächste make Woche. An appointment aber mach diesen Termin with God, mit Gott. Today, tomorrow, heute oder morgen. Enter into death. Und geh ein in diesen Tod. I'm just gonna do this. Und sag dir einfach, Herr, ich mache das jetzt einfach. And for some, God will call you to do it for an hour. Und für manche von euch wird Gott vielleicht euch zu einer Stunde berufen. I would almost challenge all of us if we all made an appointment every day. For this summer, just for this summer. Also möchte ich da echt herausfordern, wenn wir uns so einen Termin ausmachen mit Gott, jeder von uns, und nur für die Dauer dieses Sommers. Let's see what God does in our church by September. Dann schauen wir doch mal, was Gott in unserer und für unsere Gemeinde tut bis September. And you begin to watch the fruit, the miracles that will happen. Und ihr werdet dann wirklich sehen, die Frucht und die Wunder, die dann passieren. And I believe that God will do incredible things. Und ich glaube, dass Gott Unglaubliches tun wird. But it's got to start with our time with him. Aber es muss anfangen mit der Zeit, die wir mit ihm verbringen. It's 12 o'clock. Let's pray. Father in heaven, thank you. Vater im Himmel, danke. Thank you for this morning. Danke für diesen Vormittag. Thank you for Becky Terabasi. Danke für Becky Terabasi. For her words. Für ihre Worte. Bless her ministry, Lord. Und wir bitten dich, dass du ihren Dienst segnest. We pray. Wir bitten dich darum. Is anyone here for the first time or anyone here who's never received Christ? Und wenn jemand hier ist und Christus noch nie angenommen hat für sich persönlich, say this prayer with me. Dann sprich einfach dieses Gebet mit mir. God, forgive me. Gott, vergib mir. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. Come into my life. Und komm du in mein Leben. I want to know you. Ich möchte dich kennen. I want to be able to say I know God. I know my Father in heaven. Ich möchte so gern sagen können, ich kenne Gott. Ich kenne meinen Vater im Himmel. Say God forgive me. Sprich Gott vergib wash mir. Me clean in the blood of Jesus. Und wasch mich rein im Blut Jesu. Give me the gift of eternal life. Gib mir dieses Geschenk des ewigen Lebens. God in heaven. Gott im Himmel. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. And for the church this morning. Und für die Gemeinde heute morgen. Would you enter into death with me right now? Würdest du jetzt in diesen Tod mit mir hineingehen? Right, würdest du für morgen so einen Termin ausmachen und ihn aufschreiben in deinem Kalender? Ich habe morgen einen Termin mit dem König des Universums. Und ich möchte so ein Tagebuch führen. Und ich möchte Gott einen Brief schreiben morgen. Ich möchte mein Herz ausschütten. Ich möchte sein Wort öffnen. Would you commit your heart with me today? Würdest du dein Herz mit mir gemeinsam heute übergeben? For the sake of thousands and thousands of people who don't know him. Um der Tausenden und Tausenden Menschen willen, for the sake die ihn of nicht the next kennen. Generation. Oder um der nächsten Generation willen. Lord Jesus. Herr Jesus. You see our hearts today. Du siehst unsere Herzen heute. Like Becky said. So wie Becky gesagt hat. We want to change this world. Wir wollen diese Welt verändern. We want to be a change agent. Wir wollen so ein Mittler des Take der Veränderung our lives, sein. I pray. Nimm unser Leben in deine Hand, wir bitten dich. This is your life. Das ist dein Leben. Is it who you want to be? Ist es, wie du es haben willst? When you face Jesus. Wenn du eines Tages Jesus gegenüberstehst. Help us to be radically serious, God. Hilf uns, Herr, wirklich ganz radikal ernst zu machen. We pray. Wir bitten dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.